Der Platz am Wetter, RR6 mit Setup. Ich treffe, mach dein Head-Up. Ich bin Treffsüchter wie Lempas. Und dann sitze deshalb Berliner, wir schießen scharf. Das heißt, ich spiel dich schneller als du kriegen kannst. Wir lieben Sarge, Krieg und suchen eine Spur. Leg mir leicht, doch baller nur aus der Carbon-Armatur. Der Richter ist ein Setter, sagt man kann uns alles zutrauen. Weil die Taten uns zuschauen, weil wir Gnaden uns zuhauen. Die Geschäfte laufen glatt, laufen glatt. Ich schalte das LK aufs Trab, mach 100.000 Schnapp. Flucht im RS6, die Cops haben mich entdeckt. Aber schauen lieber weg, was für GTI, weg, weg. Ich fahr RS6, die Lesin schmeckt. Die Zeit brennt, die Straße brennt, brennt. Ihr lässt mir keine Wahl, ich lasse kein Cent. Was für GTI, weg, weg. Ich fahr RS6, die Lesin schmeckt. Die Zeit brennt, die Straße brennt, brennt. Ihr lässt mir keine Wahl. Ich sag nicht kein Cent. Ich rede nicht mit Kopf, nur mit dem Joker im Spiegel. Krokodil, Lederstiefel, war Benziner, kein Diesel. Nein, Darby Riegel, Schwung an meinen Vorrat. LKA kann nur vermuten, was der Bratan hier noch vorhat. Ich werd gesponsert vom Kokain-Kartell. Ich sag nur Gucci, kein Chanel. Kleine Hunde bellen, doch das war's auch. Ich bin krank drauf, nimm Machete und nimm Anlauf. Keine Angst vor deinen Kampfhunden. Du musst kein Schwert bei Krampfhunden. Rede nicht, dass deine Hand unten. Ich hab keine Echos, ich hab Standpunkt. Die Geschäfte laufen glatt. Ich schalte das LK aufs Trab, mach 100.000 Schnapp. Flucht im RS6, die Kopf haben mich entdeckt. Aber schauen lieber weg. Was für GTI, weg, weg. Ich fahr RS6,